müsst es alle Bienen wissen. Heute schwärmen die Hornissen auf die Bienen bei den Schlehen. Haben sie es abgesehen? Krieg ist böse, Krieg ist dumm. Die Hornissentrommel lärmen, aber ach, die Bienen schwärmen. Werden die Hornissen siegen und die Bienen unterliegen? Krieg ist böse, Krieg ist dumm. Brausend durch die Lüfte ziehen die Hornissenkompanien. In den gelben und schwarzen Röcken geht es zu den Bienenstöcken. Krieg ist böse, Krieg ist dumm. Die daheim gebliebenen Bienen kämpfen mit verbissenen Mienen. Aber ihrer sind zu wenig, Sieg ruft der Hornissenkönig. Krieg ist böse, Krieg ist dumm. Ach, nur wenig Honig haben die erkämpften Bienenwaben. Jeder Krieger der Hornissen kriegt mit Not drei kleine Bissen. Krieg ist böse, Krieg ist dumm. Lasst es alle Menschen wissen, wenig nützte den Hornissen das Bekriegen, das Besiegen, denn 200 blieben liegen.